Wenn verschiedene Geschichten aufeinandertreffen. Du weißt jetzt also, warum es in der Welt nicht immer gerecht zugeht. Du weißt, warum es an Schulen so viele Prüfungen gibt, wie das Spielen im Matsch die Geschichte für immer verändert hat und warum Erwachsene Steuern fürchten. Du weißt, wie Hunde zu unseren besten Freunden wurden, weshalb Pläne oft nicht wie erwartet funktionieren und warum manche Menschen Ameisentypen sind und andere eher Grillentypen. Du weißt, was dir Skelette verraten, wer die erste Dichterin war und warum manche Menschen zu Königen wurden und andere zu Sklaven. Warum Leute wie Pharao Echnaton über Millionen Menschen bestimmte und alle gehorchten. Du hast erfahren, dass diese ungerechten Regelungen etwas mit Tieren und Pflanzen zu tun hatten. Über Millionen von Jahren lebten unsere Vorfahren in kleinen Gruppen zusammen, ohne dass sie über irgendetwas oder irgendwen zu herrschen versuchten. Sie sammelten Pflanzen und jagten Tiere, aber sie sagten ihnen nicht, was sie zu tun hätten. Und auch ihren Mitmenschen gaben sie keine Befehle. Doch vor ungefähr 10.000 Jahren begannen die Menschen immer größere Städte und immer größere Königreiche zu gründen und wurden immer herrschsüchtiger. Sie brachten Pflanzen und Tiere unter ihre Kontrolle und einige Menschen erhoben sich über ihre Mitmenschen und machten sich zu Anführern. Du weißt, dass all dies nur aufgrund von Geschichten möglich war, die immer größer und komplizierter wurden. Während kleine Stämme mit einfachen, kleinen Geschichten auskamen, brauchten große Königreiche große, komplizierte Geschichten. Geschichten über Herzfresserinnen, über Riesen mit Mondgehirnen und über einen magischen Gestank, den nur die Götter riechen konnten. Die Menschen gehorchten Pharaonen wie Echnaton und allen möglichen ungerechten Vorschriften, weil sie an die Geschichten dahinter glaubten. Die Geschichten unterschieden sich von Land zu Land. Ägypter befolgten die ägyptischen Regeln, weil sie an die ägyptische Geschichte glaubten. Inder folgten den indischen Vorschriften, weil sie an die indische Geschichte glaubten. Und die Chinesen und die Japaner hatten wieder ganz andere Geschichten und Regeln. Was passierte also, wenn ein Ägypter auf einen Inder oder eine Chinesin auf eine Japanerin traf? Wie schafften es Menschen aus unterschiedlichen Erdteilen miteinander klarzukommen? Fanden Menschen, die Fremde füreinander waren, eine Geschichte, an die sie gemeinsam glauben konnten? Oder bekämpften sie sich die ganze Zeit? Heutzutage kannst du in der ganzen Welt herumreisen und fast überall, wo du hinkommst, gelten ähnliche Regeln. Überall spielen die Menschen auf dieselbe Weise Fußball. Überall kannst du dir für Geld Bananen kaufen. Überall bedeutet eine rote Ampel Stopp. Doch wie kam es dazu? Wie konnten sich manche Geschichten und Regeln durchsetzen und über den ganzen Erdball verbreiten? Nun, das ist die nächste erstaunliche Geschichte. Das war »Warum die Welt nicht fair ist« von Yuval Noah Harari, übersetzt von Birgit Niehaus, gelesen von Oliver Rohrbeck. Regie Karin Weingart. Technik das Hörspielstudio Kreuzberg. Produktion der Hörverlag 2023.